Und wenn sie dich der Lüge bezichtigen, dann sag: Für mich ist mein Tun und für euch ist euer Tun. Ihr seid unschuldig an dem, was ich tue, und ich bin unschuldig an dem, was ihr tut.